Schlepptau. Keiner kennt das Einmaleins so gut wie sie. Genau. Morgenstimmung gibt es bei ihr auf dem Klavier. Und in Minecraft jagt sie Zombies ab, Viertel nach vier. Ihren Namen erratet ihr nie. Sie heißt Amelie. Amelie. Raumdesign ist für sie kein Ding. In Animal Crossing ist sie der King. Tanzen, reiten hat sie alles schon gemacht. Und beim Sturz vom Klettergerüst hat sie laut gelacht. Ihren Namen erratet ihr nie. Sie heißt Amelie. Amelie. Amelie. Jeden Morgen mit dem Roller zur Lernanstalt. Für die Grundschule ist sie jetzt schon zu alt. Ich weiß, es ist unglaublich, was sagst du nu? Konnichiwa, watashi wa nihongo hanasemasu. Ihren Namen erratet ihr nie. Sie heißt Amelie. Sie malt wie Picasso und ist ein Sprachengenie. Nur ein bestimmtes Wort, das sagt sie nie. Nein, alles was sie drauf hat, hat sie von ihrer Mutter. Jeden Abend gurgelt sie sogar mit Erdnussbutter. Ihren Namen erratet ihr nie.